Krawalle am 1. Mai mit zahlreichen Verletzten und ebenso vielen Festnahmen, brennende Autos fast jede Nacht. Die Serie von Gewalttaten in Berlin, die der linken Szene zugeordnet werden, reißt nicht ab. Der Berliner Verfassungsschutz hat jetzt eine Studie über linke Gewalt in der Hauptstadt vorgelegt. Und die Hälfte der Brandanschläge auf PKW geht auf Täter linker Prägung zurück. Dort gilt das Anzünden von Autos als politisch motiviert. Die Straße zur Wüste macht. Und ganz auf.